mir das Lied vom Tod, denn deine Augen sind ein Lauf der Pistolen. Du gibst besser auf, junger Cowboy. Ich bin der, durch die Town läuft. In Tricky City gibt es keinen Platz für dich. Das ist nicht Schickimicki, sondern Wild West, you Bitch. Komm, zeig mir den Mann in dir. Und ich zeige dir die Welt, so wie ich sie regiere. Du bist nur ein Räuber mit geklautem Revolver. Ich reiß dir die Haut ab, nenn mich denn heute. Was ich heute Nacht mache, ist so krankhaft. Mann gegen Mann, wer bleibt und standhaft? Ich falle aus dem Schatten und ich treffe dich. Ausgerechnet in die Backen, dein Gewicht fällt auf hintere Baracken im Gesicht. Im Licht, du Wicht hast verloren, wenn die Schüsse dich durchbohren. Die Gelüste kommen vor, wenn du wüsstest, wie du schmorst. Ausgerüstet wie ein Robocop, schieß dich in den hohlen Kopf. Nix da Gehirn, es glüht nur noch Rauch aus dem Loch. Und was bleibt ist meine Existenz, damit du in Hecken rennst, die das Schrecken kennst. Ihr seid nur Secondhand-Friends oder Dance-Trends. Ich mach die One-Man-Show und ihr rennt, denn setz ich den Fuß in den Saloon, flüstern sie alle, das ist Tricky Luke. In die Hände, ich bin back und die Menschen zollen ihr Respekt wie bei Red Dead Redemption. Das ist Western-Style, du bist von gestern, weil deine Schwestern weinen, wenn die Pest dann treibt. Und er setzt am Bein wie dein Rap am Mic, denn du rappst aus Neid und man riecht es weit, denn ich schieß mit Rhymes aus dem tiefen Leid. Rest in peace, du Schwein, ich hab entdeckt, wie die Krähen hier so kreisen. Hab gecheckt, wie das Leben aus einem Schema besteht, kein Thema. Ich geb dir im Cowboy-Style noch ein letztes Gebet, okay? Tricky und sein Handy, ich werde deine Heimat, dein Rap-Coin, dein Wille geschehen, wie im Rap-Band, so auf mein Stern. Unseren täglichen Song gib uns heute, vergib uns unseren Heil, wie auch wir vergeben euren Huldigern. Und führ uns nicht in Verruchung, sondern erlöse uns von den Hatern. Denn dein ist der Text und der Flow und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid der.